Telekom-Fernsprecher Jerusalemer Straße, Ecke Leipziger Straße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Schild, das hier in einer Grünanlage aufgestellt worden ist, mit der Aufschrift Geschützte Grünanlage. Darunter befindet sich ein weiteres Schild mit der Aufschrift Öffentlicher Kinderspielplatz. Achtet auf Sauberkeit. Hunde sind fernzuhalten. Naturschutz und Grünflächenamt. Darunter befindet sich ein drittes Schild mit der Aufschrift Betreten bei Schnee und Eisglätte auf eigene Gefahr. Ansonsten, außer einem Stromkasten, der hier rechts neben dem Fernsprecher aufgestellt ist und der einen Aufkleber mit der Aufschrift 522 und dem Text bei Beschädigungen oder Störungen rufen Sie bitte an unter Telefonnummer 0180 und so weiter. Ansonsten hier in der Jerusalemer Straße außer einigen vor einer Ampel wartenden Autos keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.